Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sind bei Valentina zu Hause. Wie schön. Wir danken dir für die Einladung. Wir möchten Valentina gerne bitten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben schon gehört, sie kann sehr schön erzählen und sie brennt darauf, ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht habe ich recht. Weiß ich nicht, erzählst, Doch, sagst du doch, gleich. doch, doch. Ich hatte das Gefühl. Ja. Stell dich erstmal vor, Valentina. Ja, ich heiße Valentina Skilka, werde jetzt 70 Jahre alt, bin in Russland geboren. Vor über 30 Jahren bin ich in Deutschland eingewandert und fühle mich sehr glücklich hier. Dankeschön. Wow. Toll. Da haben wir also jetzt eine weite Reise vor mit dir. Ja. Willst du uns mal ein bisschen zurücknehmen mit dir in deine Kindheit? Du darfst auswählen, was du erzählst. Da gibt es sicher unendlich viel zu erzählen. Du wählst aus, was ist dir jetzt wichtig von deiner heutigen Perspektive? Was möchtest du uns gerne erzählen? Ja, jetzt im Angesicht dieses Krieges, dann kommt ja auch so vieles hoch, auch aus meiner Kindheit. Diese angeblich glückliche Kindheit in der Sowjetunion, die uns immer so eingetrichtert wurde, war in der Tat gar nicht so glücklich, besonders für uns Deutschstämmige. Sag mal, wo du aufgewachsen Ich bin in einer Stadt Orsk aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Das ist Gebiet Orenburg. Das ist ein Exilgebiet. Dahin wurden viele Deutsche verschleppt. Später kamen dann nach dem Krieg dann auch Letten und was weiß ich, andere Völker, die auch verschleppt wurden von den Sowjets. Aber wir hatten am meisten zu leiden als Deutsche. Das war unser Schicksal. Erzähl mal ein bisschen, wie groß war deine Familie? Wie viele Geschwister? Wir sind zu dritt aus der ersten Ehe meines Vaters und mein Vater hat später geheiratet. Der hat noch drei Kinder. So, aber wir sind, der ist dann im Dorf, in einem deutschen Dorf aufgewachsen, auch mein Vater. Die wurden nicht verschleppt, weil weiter ging es ja nicht. Hinterm Ural war Sibirien. Und diese deutschen Dörfer waren dann etwas verschont, die wurden nicht umgesiedelt. Und ja, wir sind zum Beispiel, wir hatten zwei Zimmer. So ein, ich meine, das wäre wahrscheinlich so um die 18 Quadratmeter. Da lebten meine Mutter, ihre Mutter, wir drei Kinder und die Schwester von meiner Mutter in dem Zimmer. Und durch unser Zimmer ging man in das nächste Zimmer. Da wohnte die Familie meines Onkels, Onkel Ernst. Das war der Bruder von meiner Mama. Ja, mit seiner Frau, Schwiegermutter und zwei Kindern. Das Zimmer war 12 Quadratmeter. Und na, wir waren glücklich, wir waren nicht in einer Baracke. Wir hatten Wasser, wir hatten Toilette, Badezimmer. Und das dritte Zimmer gehörte einer russischen Familie. Als die auszogen, dann haben wir das Zimmer bekommen. Da war die Oma schon tot und wir wohnten da zu viert, 14 Quadratmeter, gemeinsame Küche. Waren diese Häuser speziell für solche Menschen wie ihr gebaut? Also, Nein, oder? nein, das war so, die Häuser wurden von Reichsdeutschen, das heißt die Kriegsgefangenen Deutschen, da waren sehr viele Kriegsgefangenen Deutschen, die haben die Häuser gebaut. Das waren noch sehr gute Bo Häuser, die waren aus Schlagbeton. Später haben wir das erst kennengelernt, dass die viel besser waren als die Betonklötze, die sozialistischen, weil die waren im Winter waren die warm und im Sommer kühl. Und das war ja eine erhebliche Hitze im Sommer immer. Das ist ein extrem kontinentalkontinentalklima herrschte damals Ja, jetzt auch, aber das hat sich ja geändert, aber bis plus und minus 40. Plus 40 im Sommer bis zu plus 40. Das sind die Steppen gewesen am Ural. Und das war sehr heiß und im Winter sehr kalt. Das war nämlich dann auch eine meiner Fragen. Wenn man so einen kleinen Wohnraum hat, dann bedeutet das, man kann auch etwas des Lebens draußen verbringen, hoffentlich. Ja, natürlich. Wir waren ja auch auf sich selber gestellt, weil die älteren Leute, die haben alle gearbeitet, den ganzen Tag, kamen später abends nach Hause und wir waren uns selber überlassen. Ja, dann kamen wir, die ganze Horde, gingen wir zum Beispiel hinter die Berge und was weiß ich, was wir alles im Sommer unternommen hatten. Im Winter auch. Aber ich war nicht viel draußen. Ich mochte das nicht so. Ich mochte mich lieber verkriechen und ich las so viel. Alles, was mir in die Finger kam. Ob das jetzt wissenschaftliche Traktaten irgendwo aufgegriffen wurden, alles Mögliche, auch Zeitschriften über Erziehung oder was weiß ich. Okay, in welcher Sprache? In Russisch. Ja. Deutsch war ja verboten, hat auch keiner draußen, keiner hat sich überhaupt gewagt, Deutsch zu sprechen. Selbst die alten Frauen, die saßen zusammen und sprachen in ihrem sehr gebrochenen Russisch miteinander. Und wir haben uns darüber lustig gemacht, wie sie gesprochen haben. Ich muss immer überlegen, die alten Frauen, waren die in Deutschland geboren? Nein. Meine Vorfahren sind ja vor 250 Jahren eingewandert, noch bei der Katharina der Großen sind sie in Deutschland in Russland eingewandert. Ja, genau, da sind sie gerufen worden. Ja, gerufen worden oder auch selber beantragt, als die Katharina die Krim erobert hatte in der Ukraine. Ja, als Kolonisten eigentlich, ja, das sind deutsche Kolonien gewesen. Und vor allem, ich schalte mal ab.